Ej, boom! AC! Däumelin! Ticken wie ne Däumelin! Ich hab Freunde sehen! Ticken wie ne Kalasch und ne Däumelin! Bis zum Tod bleib loyal! Du bleib loyal! Krass, Digga, nur wie damals! Ist für mich ganz normal! Mich ganz normal! Ich bin da und sing alles bam bam! Bis zum Tod bleib loyal! Du bleib loyal! Ganz normal, mich ganz normal. Ich bin da und sing alles bam bam. Dinger wurden häufig gedreht. Bitte sag mir nur, wer hat von euch ein Problem? Viele drehen durch, sie sehen heute, wie ich lebe. Wie das Landeskriminalamt die Zeugen vernehmen. Hallo, sie rufen an, ich sage hallo. An deiner Stelle würde ich dicken, mach groß. Hab Kontakte, die leben Narkos. Tragen Philipp Lein, Fickler, Kost. Sag, wer will Beef? Immer noch hab ich nen neuen in den Jeans. Boom. Dieses Jahr wurde mir ne goldne verliehen. Denn ich fick dein Kopf mit dem Zeug, was du liebst. Ey, boom. Fick den Richter. Drücken Kilos weg mit Tags. Du kannst kommen, es macht Klick, bam. Mach uns reich und aus Sommer wird Winter. Bis zum Tod bleib loyal. Du bleib loyal. Krass, Digga, nur wie damals. Ist für mich ganz normal. Mich ganz normal. Ich bin da und sing alles bam bam. Bis zum Tod bleib loyal. Du bleib loyal. Ganz normal, mich ganz normal. Ich bin da und sing alles bam bam. Und sie hören nicht auf mit Leuten zu trauen. Interessiert mich ein Schwanz, alles läuft wie gewollt. Pack alles ab, dieses Zeug ist mein Brot. Die Taschen sind voll und dein Kopf ist Pilot. Hallo, sie rufen an, ich sage hallo. Ein falsches Wort, ich stick auf Baller los. Auf der Straße wie Castellano. Bei Stress voll bepackt im Benz Viano. Kommen, sag, wer will was? Kann nicht schlafen, dieses Geld hält mich wach. Boom. Gestern war ich noch in Zelle bis darauf und hast Welle gemacht. Boom. Dresden City, brrr, vertrau nur meiner neuen Mille. Bin immer mit der Gang unterwegs, sag, was willst du mir erzählen? Du kannst kaum an meinem Sippe. Bis zum Tod bleib loyal, du bleib loyal. Krass, Digga, nur wie damals. Ist für mich ganz normal, mich ganz normal. Ich bin da und sing alles bam bam. Bis zum Tod bleib loyal, du bleib loyal. Mich ganz normal, mich ganz normal. Ich bin da und sing alles bam bam. Bis zum Tod bleib loyal. Krass, Digga, nur wie damals. Ist für mich ganz normal, mich ganz normal. Ich bin da und sing alles bam bam. Bis zum Tod bleib loyal. Du bleib loyal. Krass, Digga, nur wie damals. Ist für mich ganz normal, mich ganz normal. Ich bin da und sing alles bam bam. Vorgestern sind dort Schüsse gefallen, wir haben das berichtet. Grünheit!